Was zum Teufel? Kaboom, Junge! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge! Heute reden wir über die absolut unglaublich vielen Lego-Spiele, wo ich nicht gedacht hätte, dass es tatsächlich so viele sind. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir meinen eigenen, natürlich auch Lego-Enthusiasten eingeladen. Und zwar den guten Markus. Hallo Markus. Hallo. Du liebst Lego vermutlich genauso wie ich, oder? Naja, ich bin ein Lego-Kind. Ich bin mit Lego groß geworden. Natürlich liebe ich Lego. Wunderbar. Hervorragend. Lego ist geil. Ich liebe Lego. Ich habe heute noch hier ein mega großes Set stehen, von dem ich eins Markus bekommen habe, und zwar das Harry Potter Schloss. Das ist elendig teure. Ich habe es immer noch nicht fertig aufgebaut, by the way. Jetzt immer noch nur bis zur Hälfte. Ich auch nicht. Ach, schön. Aber da man natürlich keine Zeit hat und so weiter, gibt es da ja auch Lego-Videospiele seit 1995. Yay! Hast du überhaupt irgendwelche Videospiele davon gespielt? Irgendwas? Ich habe tatsächlich angefangen mit Lego Island und einige dieser Lego-Lizenzspiele habe ich auch gespielt. Star Wars, Harry Potter und dann gab es noch irgendwas mit Jurassic Park. Oder war es Jurassic World? Ja, Jurassic World. Eins von beiden. Das Coole ist an diesen eigentlich, Lego hat so in den Ende 90ern und Anfang 2000ern haben sie eigentlich so ihr eigenes Zeug gemacht, sind aber eigentlich die besseren Lizenzversoftungen, wenn man sich das so überlegt, weil die ganzen Lego-Lizenzspiele zu den ganzen Filmen sind eigentlich immer ziemlich gut und auch sehr kinderfreundlich, was das Ganze angeht, finde ich. Oder was sagst du? Ja, also hübsch gemacht und umgesetzt, alles haben sie es wirklich immer gut. Das stimmt allerdings, ja. Fangen wir aber mit meinem ersten Lego-Spiel an, was ich persönlich zuallererst gespielt habe. Und das war 1997 Lego Island. Das war großartig. Erinnerst du dich noch an Lego Island? Es ist mein Lieblings-Lego-Spiel. Erinnerst du dich überhaupt noch, was man da machen muss? Ich weiß nur noch, dass ich sehr viel bauen konnte. Die Story, muss ich ehrlich sagen, habe ich keine Ahnung mehr. Es war ein 3D-Spiel aus der Ego-Perspektive, wo du du konntest verschiedene Sachen machen, wie Autorennen, Rennwagen zusammenbauen, Rennen fahren, Jetski-Rennen, den Jetski zusammenbauen, Rennen fahren, Pizza ausliefern, ein Abschleppdienst, also Werkzeuge zum Werkzeug abschleppen und Krankenwagenverletzte zum Krankenhaus bringen. Das hast du damit gemacht. Und das hast du da gemacht. Und in einer für damalige Zeit hübschen 3D-Welt, für die heutige Zeit, oh Gott, 3D-Welt. Ich hab's mir nochmal angeschaut auf YouTube. Hei, hei, hei. Ist ganz schön. Ist nicht gut gealtert. Ist nicht gut gealtert. Ja gut, ist ja auch von 97. Ich habe damals Spaß gehabt wie Bolle bei dem Ding. Auch also in dieser anfänglichen 3D-Welt halt Sachen zusammenzubauen, Autorennen zu fahren. Diese furchtbaren Witze, die diese Lego-Figuren abgelassen haben die ganze Zeit. Oder die Figuren. Der Pizzalieferant hieß Pepperoni. Oder ja, der Ziehvater von Pepper und Pizzeria-Eigentümer hieß Papa Bricolini und Mama Bricolini. Oh, herrlich. Und dann gab es noch weitere Charaktere wie Infomaniac, der Schöpfer der Lego-Insel. Oder den Steinbrecher, den Antagonist, der die Insel zerstören will, dem du eine Pizza bringst, der mit der Pizza die Gitterstäbe verbiegt und dann ausbricht, dann musstest du ihn einfangen. Oh Gott, es war so ein bescheuertes Game. Es war kurzweilig, aber es war spaßig, soweit ich mich noch daran erinnern kann. Also Missionen konntest du ja auch in beliebiger Reihenfolge. Es hat super viel Spaß gemacht und vor allem, wie du alles immer wieder auseinander und zusammenbauen konntest, wie den Jetski zum Beispiel. Das stimmt allerdings, ja. Aber du hattest auch nur beschränkte Anzahl von dem, was du zusammenbauen konntest, aber von dem, was du halt hattest an vorgegebenen Klemmbausteinen, konntest du halt an die vorgegebenen Stellen ziehen und du hast halt die Farbe glaube ich, aussuchen können, den Aufdruck, und das war's. Und dann hast du halt Mini-Rennspiel gemacht von zwei Missionen. Ja, aber ich sag mal, für die Zeit, zu der es rauskam, war es schon ziemlich nice, ja, das stimmt. Ich hätte auch nicht mehr erwartet, was man bauen könnte. Das stimmt allerdings. Dann gab es 98 Lego Loco, kennst du das? Boah, nee. Nicht? Das ist ein sehr hässlich aussehendes altes 2D-Spiel, in dem du Lego, also 2D-Pixel-Spiel, in dem du halt, naja, eine Bahn baust durch eine Stadt. Okay. Es ist relativ witzig gemacht eigentlich, wenn das so lief. Aber es ist auch nicht so das Wahre gewesen. Es war auch nur so, ja, Lego macht ein Game, hä? Egal. Du bist halt mit dem Zug durch die Gegend gefahren. Also im Prinzip Train Simulator Lego Edition, kannst du sagen. Nur halt in sehr, sehr anfänglicher Zeit. Dann gab es Lego Chess, also Lego Schach. Das habe ich sogar gehabt, das habe ich sogar gespielt. Schach halt, ne? Cowboys gegen Indianer Schach. Ein bisschen, heutzutage nicht mehr so gut. Yay, Schach. Wer spielt es nicht gern? Also gut, ich spiele gern Schach, ich kann Schach, aber dennoch. Yay, Lego Schach. Ich meine, es gab von alles Schachspiele irgendwie. Es gab Star Wars Schach, es gab Schach. Lego ist Schach. Schon so alt da, wenn du es nicht geschafft hast, dass von deiner Marke ein Schachspiel rauskommt, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Ja, irgendwie schon. Ja, wo ist mein James Bond Schach? Gibt's mit Sicherheit. Oder wo ist mein... Gut, es gibt James Bond Monopoly, da gibt's bestimmt dort James Bond Schach. Okay. Als nächstes gab es dann noch Lego Creator. Das wäre eigentlich was für dich gewesen. Das ist ein Sandbox-Game für Microsoft Windows, war das damals, in dem du virtuelle Elemente hast, halt Lego-Sachen aufgebaut. Das wäre was für dich gewesen. Ja, früher. Aber das, soweit ich mich erinnere, für mich war das früher. Du darfst mich gern berichtigen, wenn es mehr Funktionen hatte. Einfach ein viereckiges Brett, auf dem ich halt virtuell Klötze kloppen kann. Ja, und das nicht, war das. Ich habe eine Lego-Figur, mit der ich durch diese Welt, die ich gebaut habe, auch laufen kann. Und dort drin bauen. Ach so, meinst du das? Ja, so wie in Lego Island. Ich bin eine Lego-Figur, laufe da durch und dann, oh, da liegt ein kaputtes Auto. Ja, das baue ich mal zusammen und mache das, wie ich will. Ach so. Du hast so viel freies Denken, das wollen die Leute nicht. dann gab es noch Lego Racers. Das war halt ein typisches Rennspiel. Dann gab es ein Spiel, was ich gesuchtet habe wie ein Bekloppter. Und zwar Lego Rock Raiders. Sagt ihr das was? Boah, ich habe es schon mal gehört, aber ich weiß auch von wem. Von dir. Mir vermutlich. Lego Rock Raiders ist ein Echtzeit-Strategiespiel. Das gab es damals für den PC und für die PlayStation 1. Gibt es auch heute noch für die PS1. Kann man sogar für einen 10er kaufen, habe ich mal nachgeguckt. Das ist einfach nur, ja, also im Spiel geht es darum, Energiekristalle zu sammeln und die Rock Raiders zurück nach Hause zu bringen, weil die landen aus irgendeinem Planeten und da musst du so mit so komischen Maschinen musst du so Sachen abbauen und dann musstest du halt auf verschiedenen Plattformen musstest du erst so Sachen bauen, damit sich so Figuren bewegen konnten. Und dann hast du halt die Leute durch die Gegend geschickt und konntest sogar in die Ich-Perspektive gehen und in 3D die Fahrzeuge selber steuern. Das weiß ich noch. In 3D die Fahrzeuge selber steuern? Ja, du konntest die Fahrzeuge selber steuern und konntest unter anderem auch diesen riesengroßen Bohrer steuern und dich irgendwo durch die Wand buddeln. Solange wie das Spiel jetzt halt zugelassen hat, das heißt, du hast keine vorgelegten Wege gehabt, das ist 60 Age-Strategie, du hast angefangen, dich durch die Wand zu buddeln. Ich fand das voll geil als Kind. Ich fand das richtig gut. Jetzt als Erwachsener würde ich sagen, wow, was ein Scheiß. Aber als Kind fand ich das Spiel mega geil. Ich habe das gespielt wie doof. Aber auch immer nur die ersten paar Missionen, weil ich irgendwann, keine Ahnung, kindtypisch und spielst halt nicht mehr weiter. Ja, richtig. Kenne ich irgendwo her. Weiter. Drum war für mich ja Lego Island immer so perfekt, weil es so kurzweilig war als Kind. Das war super. Du konntest dann echt verschiedene riesengroße Fahrzeuge steuern. Ich fand das eigentlich ziemlich cool gemacht. Schade, dass da nichts mehr kam. Das war auch sehr gefloppt. Das ist auch sehr repetitiv. gewesen und hat sich dann auch sehr schnell wieder verabschiedet. Ich würde sagen, einfach für die falsche Zielgruppe gemacht. Ja, ich glaube auch. Gab es noch Legoland, kennst du das? Das Theme, das gesiemte, wo du im Prinzip nur durch einen vorgelaufenen Park gelatscht bist, hat sich so ähnlich gespielt wie Rollercoaster Tycoon. Ja, aber ganz ehrlich, ich hatte damals immer das Verlangen, als ich es gespielt habe, ich spiele lieber Rollercoaster Tycoon. Stimmt allerdings. Bin ich ehrlich? Hey, wieso könnte ich den Scheiß spielen, wenn ich auch das gute Rollercoaster Tycoon spielen kann? Oh, ich hab Rollercoaster Tycoon habe ich auch gespielt, wie bescheuert. Dann gab es noch Stunt Rally. Das war dieses komische Stunt-Game, was er dort gemacht hat. Dann gab es Creator King's Knight, Knight's Kingdom. Das kenne ich noch. Das war sehr oft in irgendeiner Werbung drin, dass du da dein eigenes Königreich aufbauen konntest. Boah, das kenne ich gar nicht. Hast du das gespielt? Nein. Ich erinnere mich nur noch an die 1000 Werbungen, die ich dafür hatte, in irgendwelchen Magazinen oder in irgendeiner Fernsehwerbung oder sowas. Das ist das Einzige, was ich mich daran noch erinnere. Ansonsten kannst du halt wirklich dein eigenes, wie bei Lego Creator vorher, kannst du da halt dein eigenes Kingdom aufbauen. Wenn eins bei Lego immer cool war, das waren meistens die Lego-Sets, die in der Ritterzeit gespielt haben. Oh ja. Ich hatte damals eins. Mich interessiert, wie das Spiel wäre, wenn du es gespielt hättest, aber leider nicht. Ich habe es leider nicht gespielt, aber ich schätze mal, es war genauso wie das vorherige. Ich habe damals eine Lego-Burg gehabt mit Falltür. Das fand ich so geil. Da hast du echt in so eine Falltür gezündet, sind die so runtergefallen. Gott, ich habe diese Burg geliebt. Aber naja. Burg mit Falltür. Ja, ja, da gab es so also eine richtig coole Lego-Burg mit einer Falltür. Das war richtig cool. Gott, ich hab das Ding geliebt. So oft aufgebaut, so oft damit gespielt. Langes her. Dann gab es ja auch Lego Island 2. Hast du davon eigentlich gehört? Boah, gehört schon, aber ich hab's nie gespielt. Ich hab's auch nie gespielt. Ich weiß nur, dass die Rückkehr des... Oh Gott, wie hieß es? Der Steinbrecher kehrt zurück. So hieß der Bösewicht, ja. Oh ja, der Steinbrecher. War vom 20. Juni 2001 gab es für den PC, den Game Boy Advance und die PlayStation. Und glaube ich, auch genauso eigentlich das mehr vom Alten. Du bist halt auch wieder durch die Gegend gefahren. Ja, es waren aber, glaube ich, so Zeiten da, wo ich mich nicht für Lego oder Lego-Spiele interessiert hatte. Ah, ja gut, das Spiel wird mit Tastatur oder Controller gesteuert. Es ist im Vergleich zum Abenteuer auf Lego Island kein Sandbox-Game, sondern ein Abenteuer, in das der Spieler aus der Sicht von Pepper erlebt. Das heißt, du läufst halt nur durch die... Ah, ich sehe es hier gerade. Du läufst halt nur durch die Gegend und machst im Prinzip... Du kannst nichts aufbauen. Im Prinzip ist Jump'n'Run-mäßig sowas. Oh je. Vielleicht ein bisschen was aufbauen. Ja, nicht das, was ich unter Aufbauen verstehe. Da gab es ja die ganzen Lego Racer und den ganzen Bionicle. Hast du eigentlich mal was? Kannst du mit Bionicle was anfangen? Oh ja, ich hatte einen kleinen Bruder. Der, als ich quasi mich satt gespielt mit Lego hatte, weil man ja älter wird. Ja. Und auf einmal sind Videospiele viel interessanter. Kam er in die Lego-Phase und da waren diese Bionicles und er hatte einen Riesenspaß, diese Masken zu sammeln. Ich erinnere mich auch an diese furchtbaren Masken. Ich fand die Dinger irgendwie. Keine Ahnung, ob es an den 2000er lag, aber ich fand die damals irgendwie schon zu komisch. Ich weiß auch nicht. Ich fand diese Lego-Bionicle-Dinger viel zu klobig. Ich fand sie auch komisch. Ich fand die auch... Die Figuren fand ich irgendwie so skelettartig und du hast halt... Ja, die waren halt sehr skelettartig und du hast halt so komische Masken gehabt, die du halt tauschen konntest. Und du hattest nicht viel zum Bauen, weil das war einfach zu viel Plastik. Das war zusammenstecken und losspielen. Ich hatte ein paar Bionicle. Ich glaube, ich hatte zwei Stück, so war die noch in der. Ja, hatte ich. Die konntest du so komisch zusammenfalten und dann in so eine Schachtel packen, das weiß ich noch. Aber abartig war es halt diese Bionicle-Sets, cool. Wenn du heute einen Sammler findest, wert sind. Ist normal bei Lego. Manche Sets sind echt unglaublich. Aber du musst halt das Set haben. Schau mal nach den Herr-der-Ringe-Sets, Alter. Oh, Jesus. Okay, Marc, das ist ja wieder was anderes. Wie gern ich sie hätte, naja. Nee, auch die ganzen alten Sets, zum Beispiel diese Ritterburg, die ich hatte, die ist heute unglaublich viel Kohle wert. Wie gesagt, die ganzen Bionicle-Games. Ich kann mit Bionicle nichts, sondern nicht viel anfangen. Ich hab's nicht lang verfolgt. Für mich war das irgendwann, hey, cool, Lego-Figur, yay. Und dann. Hi, die Lego-Figur. Okay, und jetzt schön auf die Seite. Ja, genau, richtig. Yay, und dann. Dann gab es noch, oh Gott, es gab noch dieses Lego Universe. Kennst du das noch? Lego Universe? Nee. Oh was Gott, was war das? Lego? Ja, das stimmt, das war ein Massive Multiplayer Online-Rollenspiel. Du erinnerst dich auch nicht mehr dran, oder? Das kam raus 2010 bis 2012. Oh Gott, nee. Nee. Das sollte so ein riesengroßes MMO-Ding werden und hey, und hier und das ist komplett gefloppt, wollte keiner haben. Ich glaub, das waren dann auch die Zeiten, wo ich ganz andere MMOs dann hatte. Und es gab sehr viele Leute, die unglaublich Unfug in dem Spiel gebracht haben, weil Menschen halt Idioten sind und dadurch... Macht halt dann keinen Spaß mehr für Kinder. Richtig. Das sollte ja auch eigentlich für Kinder gedacht sein. Dann gab es... Dann hat er den Ninjago-Trend angefangen. Von den Ninjago... Ich habe die Sets, weil die so schön japanisch sind. Da habe ich ein paar Lego-Sets da. Ansonsten weiß ich von Ninjago gar nichts. Du? Lego Ninjago? Ich weiß nur, dass es dazu auch eine Serie gibt. Ja, es gibt sogar einen Film dazu. Das weiß ich auch. Aber das war's. Aber das ist alles, was ich dazu weiß. Ich kann von Ninjago nichts sagen. Nur, dass ich zwei Sets habe, die es nicht mehr gibt. Und zwar einmal den Hafen und einmal das Schiff. Doch, eins weiß ich noch von Lego Ninjago. Niemals mehr wieder werde ich in einem Legoland bei einem Lego Ninjago Nudelstand Nudeln kaufen. Oh ja, das waren die fürchterlichsten Nudeln, die wir je gegessen haben, Alter. Oh. Boah! Wir sind damals auf die Idee gekommen, hey, lass uns ins Legoland fahren. Warum nicht? Wir haben so einen Lego Nudelstand gehabt. Ach komm. Ich würde auch jetzt noch ins Legoland fahren. Würde ich auch noch mal machen. Also, gibt's coole Sets, die man so im Laden nicht kriegt. Ja. Oh Gott, das verdammte Set zu Flucht der Karibik. Oh Gott, diese verdammte Achterbahn. Ich träume immer noch davon. Ich träume immer noch von dem Flucht der Karibik Set. Wir fahren da hin und holen uns die Sets, wenn es noch gibt. Auf jeden Fall, Lego City. Quatsch. Halt. Ninjago ist halt so. Ja, sind halt Ninjas. Ich habe halt zwei Sets, die gibt's nicht mehr, da bin ich ganz glücklich drüber. Ich mag die Sets, die sind ganz cool. Aber das war's dann. Du hast die Stadt, gell? Nee, ich hab den Hafen und das Schiff. Ach so. Das ist den riesengroßen Hafen, dieses riesengroße Schiff, das hab ich. Die stehen bei mir auf meinem Schreibtisch und sind immer leider so voller Staub, dass es mir entstauben soll. Egal, du hast sie und sie gibt's nicht mehr. Richtig. Dann gab es ein Spiel, was ziemlich groß war. Und zwar so, man könnte sagen, es ist eine Art Lego GTA gewesen. Lego es City. Gab ein Lego GTA? So eine Art Lego City Undercover hieß das. Kennst du das? Oh, ich kenne das Cover. Es sah immer super geil aus und ich dachte mir, nee, lieber nicht. Es ist so eine... Es war sehr strange. Es kam als allererstes nur für die Wii U raus. Was ein unglaublich genialer Schachzug von den Leuten. Es auf einer schon damals toten Konsole rauszubringen. Sehr gut. Manche Leute soll es geben, die sich extra diese Konsole kaufen. Psst, ich will nicht. Es sind nur wir beide. und Jürgen vielleicht noch. Also Lego City Undercover ist ein Open World Action Adventure. Und es ist tatsächlich so, du spielst den Polizisten Chase McCain, der nach Lego City kommt und den Bösewicht... McCain. Ja, um den Bösewicht Rex Fury unter Arrest zu stellen. Großartig. Richtig dumm. Und es ist auch mit Sprachausgabe und so weiter und du hast Nebenfiguren, die heißt, einer heißt Natalia Kowalski. Das ist halt... What the fuck? Es ist ganz gut gemacht, finde ich. Selber gespielt habe ich es nicht. Mittlerweile gibt es das auch für... PlayStation, Xbox, Switch, PC, alles. Und so weiter. Und für alles, ja, ja. Und, ja, das ist so ein Open World. Es war so, ja, genau, das könnte man so sehr stark. Das Spielprinzip orientiert sich stark an anderen Open World Spielen wie GTA. Deswegen so, so GTA-Lego, warum nicht? Sah ganz witzig aus. Also gespielt selber habe ich es nicht, aber es sah ganz witzig aus. Davon gab es auch... GTA war seine Konkurrenz dazu? Ha? War das noch das Vierer vom Zeitraum her, oder? Müsste, 2013 kam das raus. Ich glaube schon, ja. Ja, GTA 4 war, glaube ich, ein bisschen später oder früher. Keine Ahnung. Auf jeden Fall könnte man sagen, ja, es war so GTA-mäßig. War ganz nett. Dann gab es diese ganz kurzige, die ganz kurze Legend of Shima-Reihe, wo sie versucht haben, nochmal hier, hey, wir haben nochmal hier so ein paar mystische Sachen, ne, mit Lego, wie wär's? Ja, Shima kennt heutzutage kein Schwein mehr. Das waren diese löwenartigen Viecher, von denen ich auch nichts mehr gesehen habe, ehrlich gesagt. Dann gab es noch einen Haufen Ninjago-Spiele und so weiter. Und dann gab es Lego Worlds. Hast du Lego Worlds gespielt? Lego Worlds hatte ich tatsächlich mal wieder gespielt, als ich nach vielen Lizenztiteln, ja, Bock hatte auf ein Sandbox-Lego, um endlich mal zu sagen, okay, vielleicht brauche ich nur ein gutes Sandbox-Lego, dann spiele ich auch die Lizenztitel mit Story. Ja. Und ich bin so dermaßen enttäuscht worden. Warum? Lego World war nicht das, was ich mir vorgestellt hatte unter, hey, komm, erlebe Lego in einer Sandbox-World, du darfst kreativ werden. Ja, wow, ich habe einen Strahler, der Baupläne abscannt. Und kann dann diese Gebäude, die ich gescannt habe, selbst entscheiden, wo sie platziert werden. Wenn ich die richtigen Bausteine und Materialien habe. Ja, okay, gut. Am Anfang wählt der Spieler eine zufällig generierte Welt aus. Diese besteht ausschließlich aus Legosteinen und wird mittels prozentualer Synthese generiert. Die Spielewelt kann jederzeit mittels Terraforming verändert werden. Das finde ich eigentlich ziemlich witzig. Es können neue Flüsse eingelegt werden oder Berge geschaffen werden. Mithilfe der Lego-Steine kann der Spieler beispielsweise Gebäude und Fahrzeuge bauen. Auch der Ausbau von Ressourcen und das Heben von Schätzen ist möglich. Im Import von Modellen aus dem Lego Digital Designer ist bedingt möglich, da nicht alle Lego-Steine im Spiel enthalten sind. In der Presse werden Vergleiche zu Minecraft-Killer gezogen. da sich beide Spiele sehr stark ähneln. In Lego Worlds wird es auch Kämpfe und Waffen geben. In einer Erweiterung via Mods sollte später möglich sein. Ich hab's gespielt, aber auch nicht sonderlich lang. Es war halt so, ja, du landest halt auf dieser Insel und kannst Terraform machen, wo ich das Terraform eigentlich ganz witzig fand, dass du so eigene Sachen anlegen konntest. Aber du kannst tatsächlich eigene Sachen bauen und genauso wie du gesagt hast, in den Sachen rumfahren und durch die Gegend fahren und auch neue... Aber das muss ich jetzt leider ein bisschen dementieren und regulieren, weil was du vorgelesen hast, war das, was ich mir vorgestellt habe. Und ich habe Lego Worlds nur gespielt, bis ich den ersten Planeten verlassen hatte. Also dieses erste Inselchen, wo du dieses Trainingslevel hattest und eine Rakete bauen musst und dann davon fliegen. Okay, vielleicht geht's ja danach besser. Vielleicht wird's ja danach besser, wer weiß. Aber es war halt null freies Bauen. Es war wirklich, du sollst jetzt einen Stuhl bauen. Da muss ich auf dieser Insel rumlaufen, einen Stuhl finden, den abscannen und einsaugen, damit ich den Bauplan freischalte. Vielleicht ist es ja ab den weiteren Welten anders. Vielleicht ist ja dann mehr Freiheit. Da hast du nur die Tutorial-Planeten abgeschlossen. Ja, aber es ist halt kein Minecraft-Killer für mich gewesen. Nee, absolut nicht, nein. Minecraft. Weil Minecraft ist viel, viel freier. Viel intensiver auch, was das Bauen und so weiter angeht. Was mir aber gut gefallen hat bei Worlds, muss ich dir recht geben, war das Terraformen. Ja. Weil das haben sie einem auch beigebracht in dieser Trainingslevel. Und das hat Spaß gemacht, weil da konnte ich kreativ selber Flüsse anlegen, Berge anlegen und sowas. Das hat Spaß gemacht. Genau, es wurde relativ mittelmäßig aufgenommen, aber dennoch von dem her, vielleicht hat es sich ja durch Updates verbessert, wer weiß. Kann man ja noch aber mal du kennst mich, wenn ich ein Spiel modden muss, damit es das hat, was mir der Hersteller versprochen hat. Naja, ich war nur froh, dass ich 2 Euro damals ausgegeben habe in einem Sale für das Spiel und nicht mehr. Kann ich verstehen. Ja, ansonsten gab es noch dieses komische, da gab es noch so ein, oh Gott, wie hieß das? Es war irgend so ein Lego-Game, wo du extra Figuren kaufen konntest, damit du mehr Levels freigeschalten hast. Oh, das war doch zu den Zeiten, als dieses Spiel Skylander so beliebt war. Ja, richtig. Da Es war hat im Lego Prinzip doch genau Pandora dasselbe. dazu gemacht. Es war genau dasselbe eigentlich. Du hast Figuren kaufen können und die hast du aus so ein Dings gestellt. Wobei mich Lego da damals echt fast gecatcht hatte, sogar eher als Skylander, weil mir die Figuren mehr zugesagt haben. Dimensions, Lego Dimensions war's. Ja, weil die bei Lego Dimensions halt auch Lizenztitel hatten, ne? Ja. Ja, Das du hat mir viel hattest besser gefallen von Ghostbusters. denen. Du hattest Ghostbusters zum Beispiel, hattest du da drin. Lego Batman. Du hattest. Gab's ja auch für mehrere Konsolen das Ganze. Du kannst auch so ein kleines Dings, hast du da so gebastelt. Die Idee fand ich eigentlich ganz witzig, aber das war halt wieder dieses typische: Wie ziehen wir den Leuten noch mehr Geld aus der Tasche? Wir brauchen einfach für jedes dieser Teile, die wir da rausbringen. Diese kleinen Sets kosten so 25 €, wo zwei, drei Figuren drin sind. Ha! Ja, willkommen bei Skylander. Ja. Die haben das nämlich genauso gemacht. Wir haben das genauso Und da gemacht, verstehe ich, richtig. warum Lego sagt, hey, wenn die das können. Das Ding war scheiß erfolgreich. Die Ja, haben natürlich. so viele Figuren davon gemacht. Von den Ich muss auch Ghost. sagen, ich habe beides gespielt, Skylander und Lego Dimensions. Ja. Du Mit hast Lego Kindern Dimensions taugliche, gehabt? nicht gehabt, gespielt. Ah, okay. Mit Kindern zu spielen, ist Skylander das tauglichere, weil es viel niedlicher aufgesetzt ist. Ja. Vom Spielspaß her war tatsächlich das Dimension richtig geil, wenn du die richtige Anzahl an Figuren hattest. Das stimmt allerdings, Also ja. mit nur drei war es lame. Ja. Ich weiß gar nicht. Kann man vielleicht sogar noch kaufen im Lego-Shop, ist aber auch nicht sonderlich günstig. Aber dennoch, ich glaube, für Kinder ist das eigentlich genau das Richtige gewesen. Ich habe es nie gespielt, ich kann dazu nichts sagen. Ich hab nichts davon besessen. Ich dachte mir so, es war zu den Zeiten, wo ich dachte, so, wow, das ist mir viel zu Zu teuer. teuer. Da werde ich garantiert nichts zu tun. Ja, das sind so ihre Lego. Das war halt die Lego-eigenen Games, wenn man die so ganz kurz anspricht. Hast du eigentlich von den Lizenzspielen Lego-Spiele gespielt? Ja, wie eingangs erwähnt, hatte ich Harry Potter, Star Wars habe ich zwei Spiele gespielt und dann Jurassic Park oder World. Okay. Also das mit den Dinos. Ja. Hast du, welches davon mochtest du am meisten? Ganz ehrlich, am meisten gefallen haben mir die Harry Potter-Dinger noch. Ja, bei mir auch, bis heute Von den tatsächlich. Lizenzdingern. Die anderen fand ich echt nicht sonderlich gut. Auch wenn sie die Story immer perfekt nacherzählt haben. Aber sie haben mir spielerisch nicht so viel gegeben. Ich glaube, Und das Harry ist das. Potter war tatsächlich noch eins, das hängen geblieben ist. Ja, das ist doch. Am Anfang hatten diese Lego-Spiele zum Beispiel, die haben ja angefangen mit. Also die Lizenzdinger haben ja angefangen mit Lego Star Wars, die Videogame. Gab es halt auch für alles Mögliche und das hat auch jede Menge Spaß gemacht. Und da gab es auch die Lego Star Wars 2, die originale Trilogie und dann Lego Star Wars, die Complete Saga. Die habe ich hier stehen für die PS3 übrigens. Da haben die Figuren noch nichts gesagt. Da hast du so mit der Mimik noch ein bisschen spielen können. Später, ab einem gewissen Spiel, hatten die urplötzlich Stimmen, was sehr seltsam war. Stimmen. Ja, haben die urplötzlich gesprochen, was ich ein bisschen strange fand. Richtig Ja, ich habe bescheuert. Lego-Spiele immer ohne Ton gespielt, von daher. Ich glaube, es war ab Lego Batman 2 war das damals, ja. Wenn wir die ganz kurz durchgehen. Die Lego Star Wars Games, hast du die gespielt? Den Teil Episode 3. Ah, das ist Episode 3 Ding. Okay, gut. Ja, Lego Star Wars ist halt, die Complete Saga sind halt alle Filme, also alle bis dato damals erschienenen alle sechs Filme. Hat man halt jeweils ein paar Level gehabt pro Film und ich fand das halt ziemlich cool. Du hast ein Achievement gekriegt, wenn du Jar Jar Binks gekillt hast, fand ich klasse. Ich Hätte glaube, ich nur es weitergespielt. hieß endlich Ruhe oder so. Ich weiß es nicht mehr so genau. Dann hätte ich mein Hühnchen mit Jar Jar Binks rupfen können. Es war ziemlich cool. Dann gab es die. Hast du Indiana Jones hast du nicht gespielt, oder? Die Spiele? Nee, ich hab's nur gesehen mal, aber hat mir nicht getaugt. Ich fand die ganz gut. Die haben sie ganz gut umgesetzt. Da gab es die Original Adventures und da gab es die Indiana Jones 2, die Adventures Continues. Das heißt eigentlich, den nicht existierenden Film haben sie auch mit reingenommen und haben die Spiele haben das ein bisschen aufgebessert und haben es so verkauft. War ganz gut gemacht. Lego Batman war okay. Ich weiß nicht, hast du davon eins gespielt hast, von den Lego Batman-Teilen? Nee. Keinen, okay. Nee. Also ich habe ja tatsächlich, weil du immer geschwärmt hast von diesen Lizenztiteln, mit Harry Potter angefangen, das fand ich noch ganz gut. Dann Star Wars, die Episode 3 gespielt und dann kam schon mein Frustfaktor mit, ich will endlich selber Lego bauen. Ja, die Indiana Jones Ding, aber auch die ganzen Filme, ist klar. Von den Lego Harry Potter Games bin ich tatsächlich, also ich liebe die Lego Harry Potter Games, ich finde die großartig. Das sind tatsächlich auch meine Lieblingsgames, wo ich sagen muss, Lego Pirates of the Caribbean, auch ziemlich weit oben bei mir, weil ich bin ein großer Pirates of the Caribbean Fan. Und das Spiel handelt von den ersten 4 Filmen. Das hat es ganz gut übersetzt, das hat es ganz gut gemacht. Du hast immer noch, also so betrunkener Johnny Depp Lego-Figur ist schon ziemlich cool. Und die sagen halt nichts, sondern spielen halt wirklich nur mit Gestik und mit und so weiter. Finde ich halt cool gemacht. Von den Lego Batman Games, ja, der zweite hatte ich so, war ich damals mit Saw im Teamspeak. Er hat stundenlang ist er mit Superman durch die Gegend geflogen und hat das Superman-Theme gesummt und es ging mir so auf die Nerven. Und dann hast du Batman ausgepackt. Nee, er hat einfach. Du konntest da auch mit mehreren Spielen in Lego Batman 2 und er ist halt stundenlang damit durch die Gegend geflogen. Das ging mir so auf die Nerven. Lego Lord of the Rings, hast du das mal gesehen? Gesehen, ja. Aber ich glaube, ich äußere mich jetzt dazu nicht, weil ansonsten werde ich gewünscht. Warum? Sag. Naja, das war noch zu Zeiten, wo ich echt es noch kein einzig Mal geschafft hatte, Herr der Ringe durchzugucken. Ach so, stimmt, ja, da war ja was. Weil ich immer einen Trilogie-Marathon gemacht habe und weggepennt bin und die Story für mich echt zusammenhanglos war. Und das dann als Lego-Spiel zu sehen, war für mich sehr verstörend. Zumal die haben damals, bei uns haben sie es noch neu vertont, in den anderen Ländern haben sie einfach aus den Filmen die Szenen, die Sprecher rausgerippt und da reingesteckt. Es war so weird. Lego Ian McKellen als Gandalf, das war so strange. Das war richtig komisch. Dann gab es noch Lego Marvel Super Heroes, das ist ein eigenes Ding, das ist ganz gut gemacht, finde ich. So ein eigenes Superhelden-Ding, wo du tatsächlich, also wirklich, die alleruntersten Schubladen haben sie da aufgemacht und die ganzen Typen da rausgekramt, wie Kalenderman und so ein Zeug. Leck mich am Arsch. Nee, bestimmt, ja, Marvel gab's ja nicht, Kalenderman. Nee, also auch so die untersten Marvel-Helden und die Marvel-Schurken da rausgegraben. Von Leuten, die ich noch nie gehört habe in meinem Leben. Aber mit denen konntest du das spielen, was ich ganz cool fand. Das war eine coole Idee. Da gab's noch den Lego Movie Videogame. Das ist halt ihre eigene Lizenzversoftung. So langweilig. Katastrophe. Echt? Der Film war gut. Der Film war super, aber ihre eigene Versoftung war Katastrophe. Lego The Hobbit war gut. Das Problem war an Lego The Hobbit, es ist nicht fertig. Und es ist bis heute nicht fertig. Die das heißt, haben sie irgendwo, nicht die ganze Geschichte genommen. Die haben, glaube ich, die haben nur die ersten 2 Filme gemacht. Den dritten haben sie nie gemacht. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie fehlte da was. Und das haben sie dann so weggelassen. Das war so kompletter Blödsinn. Warum auch immer. Das haben sie noch nie fertig gemacht. Da gab es noch Lego Batman 3. Beyond Gotham. Das war so Justice League, kannst du im Prinzip sagen. Also da haben sie auch wieder alles ausgeholt. Wie Martin Martian oder sowas. Da haben sie auch alle, also wirklich immer in die Schubladen reingegriffen und alles, was unten rumlag, nochmal rausgewühlt. Das ist mit Leuten, von denen ich noch nie gehört habe, konntest du da auch spielen. War ganz nett gemacht. Finde ich aber auch immer ganz interessant, mal Leute zu nehmen, die nicht so bekannt sind. Das stimmt. Aus solchen Universen. Ja, du hattest Mothman zum Beispiel. Wer zur Hölle kennt Mothman noch? Niemand, aber vielleicht jeder, der jetzt Lego-Spiele gespielt hat. Denkt sich, cool, ich kenne den Helden, den fast keiner kennt. Und den Bösewicht war es aber gut. Oder Bösewicht. Du siehst nicht mal, ich kenne sie. Das war also, what the hell. Dann gab's Lego Jurassic World. Das hat sich halt, naja, du hast halt die ganzen, bis zu Jurassic World hast du die Filme durchgespielt. Ja, das war so ein meh. Ich liebe Jurassic Park. Ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme und das Buch ist auch großartig, aber, da gibt's bessere Spiele, kann man nicht sagen. Das ist eigentlich das beste Spiel, wenn man sich so überlegt. Obwohl, Evolution ist ganz, war nicht schlecht. Das Parkaufbau-Ding. Ja, das war tatsächlich ganz nice. War gar nicht übel, ja. Dann gab es Lego Marvel Avengers. Das hat Age of Ultron. Das war im Prinzip die Story von Age of Ultron. Das war ganz gut gemacht. Haben sie ganz gut umgesetzt. Habe ich auch durchgespielt, war ganz cool. Gab es auch sehr viele Extra-Level, die machen ja nicht nur 1:1 die Filme, sondern machen tatsächlich auch so ein paar extra Sachen dazu, die zum Beispiel nicht im Film vorkamen oder so. Aber sonst wäre es ja langweilig, wenn du 1:1 die Filme nachspielst. Lego Star Wars The Force Awakens fand ich ziemlich gut. Das war echt, echt richtig gut. Force Awakens, da haben uns alle gefragt, oh, machen sie jetzt auch die anderen beiden? Wir haben sie nicht gemacht. Aber so, okay. Dafür gibt es ja jetzt die Skywalker-Saga, die dieses Jahr erscheint. Da ist wirklich alles an Star Wars dabei. Aber nur die originalen Filme. Also Episode 1 bis Episode 9. Wenn sie jetzt noch alles dazu packen, also die haben schon bestätigt, dass es Grogu, also Baby Yoda geben wird und dass es den Mandalorianer geben wird, aber auch nur als DLC. Und Solo genauso. Finde ich eigentlich eine ganz nette Idee. Ich habe halt The Force Awakens haben wir halt gerne gespielt, weil die haben auch wieder so extra Level reingebaut. Oder Sachen, die du halt im Film nicht gesehen hast. Die zum Beispiel an einer bestimmten Stelle konntest du so ein Turret nehmen und so gegen die kämpfen. Oder du hast in Force Awakens, hast du eigentlich in der Schlacht von von Teil 6 in die Schlacht hast du da mitgemacht. Also halt Episode 6. Also hast du da weißt, welche Schlacht du meinst. Ja, ja, Endor. Schlacht von Endor hast du da gespielt. Mein Gott, wie der Kacknerd. Furchtbar. Dass ich das weiß, wie der scheiß Planet heißt. Ja, wir begeben uns dann mal ins Star Trek-Universum, dann reden wir weiter. Es gibt kein Lego Star Trek-Spiel. Leider nicht, nein. Komischerweise. Aber auch da würde es sich perfekt eignen, wenn man das Spiel startet in der Sternenbasis und man baut sein eigenes Raumschiff. Das wäre geil, Alter. Und du darfst es selbst bauen. Oh, das wäre geil. Du darfst dir quasi die Klasse aussuchen, also die Raumschiff-Klasse aussuchen, dann darfst du einen Bauplan ein bisschen variieren und kannst dann alles selbst zusammenbauen. Für die Faulen kann man natürlich auch einen Überspringen-Knopf machen. Ja, ist klar. Und das dann kannst du so geil, richtig Schiffs einweihen. Das wäre geil. Dann unendliche Weiten. Oh, nice. Das wäre eine coole Idee eigentlich. Und dann bitte das Gameplay verbinden so mit Star Trek Online. Kenne ich leider nicht. Ah, es war ein ganz nettes Online-Spiel. Also halt auch von dem Gameplay her, du bist halt auch durch die Gegend geflogen und so weiter und hast dein eigenes Schiff gehabt. Gut, aber das eigene Schiff selber zusammenbauen, oh, das wäre schon geil. Das wäre eine geile Idee. Ja, siehst du, ne? Du brauchst mal Lego-Spiele, wo man auch selber bauen darf. Ja, das wäre eine richtig geile Idee sogar. Warum haben die das nicht gemacht? Warum liegen die Lizenzen vermutlich irgendwo anders? Es gibt ja keine Star Trek Games mehr irgendwie. Ja, weil sie momentan auch zu viel immer mit den Serien versuchen, bei Star Trek es wieder irgendwie zum Laufen zu kriegen. Aber man kann Star Trek nicht in die Moderne übersetzen. Das geht nicht. Ja, das stimmt. Das ist leider wahr. Man kann nicht einfach Vitamin B nehmen und sagen, okay, wir nehmen das Star Trek-Universum und machen einen fetten interdimensionalen Krieg. Ja, aber was ist mit neuen Planeten? Ach, scheiß auf neue Planeten. Keiner interessiert sich in Star Trek für neue Planeten und neue Aliens. Wäre schon, also Star Trek, die ganzen, einfach, das reicht auch schon, wenn du die Filme nimmst und dann so Levels machst. Stell dir vor. Nein, also ich will zumindest den Kampf gegen den Gorn haben. Ja, okay, gut, ja. Aber ein Star Trek-Spiel ohne den Gorn geht gar nicht. Ich möchte bitte als Lego Shatner möchte ich bitte irgendwelche kleinen Lego. Lego Shatner. Lego Shatner möchte ich bitte kleine grüne Lego-Frauen verführen müssen, ja? Gott, ich bin ehrlich. wenn's ein DLC gibt, wo ich Lego Shatner umskinnen kann in Shatner jung und Shatner alt. Ja, Mann. Tun. Oh, ich würde dafür Geld bezahlen. Nur, dass ich mit einem alten Lego Shatner durch die Welt reisen kann und, naja, Aliens anbaggern. Oh, das wäre großartig. Oh. Captain, ich muss diese Aliens kurz ansprechen. Das wäre eine richtig geile Idee. Oh, das wäre super. Ach, schön. Also, die Firma, die gemacht hat, bitte hier, wie heißen die Traveler Tales? Leute, wir brauchen Lego Star Wars. Star Trek. Wir brauchen Lego Star Trek. Und bitte. Lego Shatner. Und bitte lasst uns auch selber Dinge bauen. Also, der Hauptprotagonist soll dann nicht der Captain sein, sondern wirklich der Bordingenieur. Es muss Richtig. Dann schon Scotty sein. Genau. Oh, dass er so aufploppt, so oft, dass er so plopp, Captain, wenn wir das hier noch einbauen, dann funktioniert das Spiel, dann funktioniert das. Oh, Captain, wenn wir den auch noch einbauen, dann ist der Sting schneller. Ist so, okay, plopp. Oh, ich hätte es lieber aus der anderen Perspektive dann gespielt. Der Captain kommt einfach so, ploppt hoch, so ein Shatner. Egal, ob es jetzt der alte Shatner oder der junge Shatner ist, kommt oben reingeploppt. Scotty, wir brauchen mindestens 10% mehr Speed. Und dann musst du da rumwuseln und diese ganzen Lego-Bricks oben positionieren, ich hab ne geile wenn du der Ingenieur bist. Ich habe eine geilere Idee. Du kämpfst ja auch gegen Schiffe. Ne? Ja. Und die Lego-Parts sammelst du ein und baust dann dein eigenes Schiff daran. Wenn man das ist so ein Hybrid aus normales Schiff und Borg. Sie werden legumiliert. Legumiliert. Ah, oh, das ist eine große Idee. Widerstand ist zwecklos. Das wär schon geil. Aber wenn wir nochmal zurück ganz kurz zu den restlichen Spielen kommen, da gab es noch das Ninjago-Game, was sie mal verschenkt haben, ist ihr eigenes Schrott-Lizenzspiel. Dann gab es noch Lego Marvel Super Heroes 2. Was war ganz cool, da sind auch die Guardians zum ersten Mal aufgetaucht, das haben wir sogar hier stehen. Das haben sie ganz gut gemacht. Aber auch wieder sehr kreativ. Die ganzen komplett bekloppten Helden, die kein Mensch kennt, auch mal wieder reingebaut. Auch wieder sehr schön. Incredibles, auch wieder so. Hey, machen wir unser eigenes Lizenzspiel und verhauen es. Warum auch nicht? Dann gab es Lego DC Super Villains. Was ich eigentlich geil fand, weil du da die Bösen gespielt hast, weil sie auszusehen die Mirror Justice League, aber weil die Bösen auszusehen die Mirror Justice League losgelassen haben auf die Welt. Das heißt, die böse Justice League. Und wenn du das auf Englisch spielst, hast du als Joker die Stimme von Mark Hamill, so wie es sich gehört. Und es hat schon was Befriedigendes, wenn man so mit dem Joker Mark Hamill durch die Gegend fährt. Das ist schon ziemlich witzig gemacht. Dann The Lego Movie 2 Videogame, wo ich mir dachte so, okay, gut, auch wieder ein eigenes Ding irgendwie verhauen, yay. Warum nicht? Das war es genauso schlecht wie der erste. Ja, ja, also komplett sinnlos eigentlich, dass sie das selber gemacht haben. Und dann gab es noch, also was dann dieses Jahr rauskommt, wie gesagt, ist die Lego Star Wars Skywalker-Saga. Da freue ich mich drauf. Aber ganz ehrlich, also unsere beide Ideen mit Lego Star Trek, übertrifft alles, Mann. Das wäre so geil. Weißt du, sie brauchen aber erstmal die Lizenzen. Aber was wäre noch geil in Lego, wenn man sich das so überlegt? Welche Spiele, welche. Was könnte man noch so in Lego reinnehmen? Was auch ganz gut passen würde, vor allem in Sachen Videospiele. Das Schöne ist, bei Lego passt ja eigentlich viel. Schon, ja. Da passt eigentlich sehr, sehr viel auch dran. Aber wenn du so die eigentlich ganzen. Eigentlich nur so nahezu auch jedes Fantasy-Setting. Weil, wie du sagtest, diese Lego-Burgen sind am besten. Immer beliebt. Ja. Die Lego-Bogen sind am geilsten. Deswegen Lego sind noch Game of Thrones. Lego Game of Thrones, die Lego rote Hochzeit. Oh ja. Lego Red Wedding. FSK 0. Das ist ein großartiges Lego-Set. Überall Köpfe, keine halben Körper, passt, egal, überall. Dann brauchst du einfach nur reinschmeißen, fertig. Musst nichts aufbauen. Ah, oh, das wäre großartig. Es gibt's noch Lego Asterix. Das wäre eine Idee. Ich glaube, das gibt's sogar. Tatsächlich glaube ich nicht, dass Lego da so schnell rankommen wird. Da gibt's irgendeine andere Firma, die das hat, ne? Weil Lidl macht da gerade in der Asterix-Lizenz und die Dinger sehen super aus. Das habe ich gehört, ja. Clippies heißen die. Ja. Das ist dann die Lidl-Eigenmarke mit ihren Klemmbausteinen. Ja, genau, richtig. Ja, Clippies heißt das Zeug, richtig. Ja, die haben sich ja die ganzen. Darum bezweifle ich, dass Lego dann parallel auch Asterix rausbringen wird. Wäre cool, aber. Naja, schauen wir mal, würde ich sagen. Aber die sehen echt gut aus. Ich habe echt überlegt, mir dieses Asterix-Dorf zu holen. Ja, das ist der. Der Obelix sah aus, als hätte er Down-Syndrom. Nee, danke. Das ist wirklich. Bei mir ist das so. Ich bleibe bei originalen Lego. Also Lego ist bei mir Lego, ich bleibe bei originalen Lego. Deswegen stehen hier auch noch einige Lego-Sets, die ich noch aufbauen muss. Bei mir ist, es muss nur kompatibel sein mit original Lego. Ja, ich habe halt sehr, sehr viel von Lego Harry Potter hier noch rumstehen und noch Millennium Falcon, den ich immer noch nicht aufgebaut habe nach 2,5 Jahren. Oh Gott. Was? Ich hab also liebe Lego-Leute, wenn ihr hier jemals zuhört ich und ihr wirklich einen Lego Star Trek rausbringt, dann die USS Enterprise. Oh ja. Und zwar jede davon. Oh. Und ich habe die aufgebaut, bevor du dein Millennium-Falken aufgebaut hast. Ja, es wäre schon geil, wenn sie das mal machen täten. Das wäre nicht schlecht. Aber liegt vermutlich wegen irgendwelchen Lizenzen liegt das wieder irgendwo brach. Das kann natürlich sein. Ach ja, diese Lizenzen immer, die man braucht. Furchtbar. Dieser legale Raum, den man braucht, wenn man irgendwas machen will. Echt Katastrophe. Da will auch noch ein Urheber Geld damit verdienen. Ekelhaft. Na gut. Das war unser kleiner Ausflug in die ganzen Lego-Spiele. Ich danke dir, Markus, wie immer, dass du dabei warst. Immer wieder gern. Ich konnte ja sogar mehr sagen, als ich dachte. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Und, also, wir brauchen unbedingt Lego Star Trek. Und mit diesen Worten sage ich, macht, was immer ihr wollt. Aber macht um Himmels Willen Lego Star Trek. About the reasons why the world could live on pizza pie.